Again, you are all welcome in Jesus' name. Amen. Today is mostly repetition of what he did on Sunday. It's mostly what the Lord gave us on Sunday. But there are other things added to it as usual. Mm-hmm. Okay. What about in Dutch? Okay. Wir werden heute ein wenig wiederholen, was wir am Sonntag durchgegangen sind. Praise the Lord. Only the sons have permanent victory. Nur die Söhne haben ewigen Erfolg. Amen. Only the sons of God can have permanent victory on earth. Nur die Söhne Gottes haben permanenten Erfolg hier auf Erden. Amen. And how many can live and choose Christ and become his sons? Und wie viele Leute leben und entscheiden sich dafür, Söhne Gottes zu sein? You know, the best people can do here on earth mostly is being disciples. Das Beste, was der Mensch hier machen kann, ist ein Jünger zu sein, in der Jüngerschaft zu leben. Amen. Amen. But not sons. Aber nicht in der Sohnschaft. Amen. Amen. There's a difference between sons and disciples. Es gibt einen Unterschied zwischen Jünger und Söhnen. Jesus did not come to make us his disciples, but to make us the sons of God. Jesus ist nicht gekommen, uns zu seinen Jüngern zu machen, sondern damit wir Söhne werden. He said, as his father sent him, so also he sent us. Er hat gesagt, so wie der Vater ihn gesandt hat, so sendet er auch uns. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And also to be a son, you might not know everything Christ called the truth. Und als Sohn wirst du vielleicht nicht alles wissen, vollumfänglich wissen können, was die Wahrheit ist. But you desire to know. Aber du hast das Verlangen danach, die ganze Wahrheit zu wissen. Amen. Your goal is to know Christ Jesus. Dein Ziel ist es, Christus Jesus wahrhaftig zu kennen. You want to be fed by him alone. Und du willst von ihm allein erfüllt sein. You are hungry of the truth. Du bist hungrig nach der Wahrheit. Amen. That is to be a son. Und das ist es, was es bedeutet, ein Sohn zu sein. You might not know all the truth. What Christ called the truth. Du wirst vielleicht nicht die ganze umfängliche Wahrheit wissen, das, was der Herr wirklich die Wahrheit nennt. But you are hungry after righteousness. Aber du bist hungrig nach der Gerechtigkeit. Du bist hungrig, diese Wahrheit zu erfahren. In Matthew 5, verse 6. In Matthäus 5, Vers 6. It says, blessed are they which do hunger and taste after righteousness, steht, for they shall be filled. Steht, glückselig sind die, die nach der Gerechtigkeit dürsten, denn sie sollen gesättigt werden. Amen. Amen. After righteousness also means you are after his finished work. Nach Gerechtigkeit zu trachten bedeutet auch, nach seinem vollkommenen Werk zu trachten. It also means you do not want his coming. His coming here to be in vain. Und es bedeutet auch, dass du nicht möchtest, dass seine Herkunft hier auf Erden umsonst gewesen ist. And also you do not want his suffering to be in vain. Und du möchtest auch nicht, dass sein Leidensweg umsonst gewesen ist. So also you do not want his death to be in vain. Und genauso möchtest du auch nicht, dass sein Tod umsonst gewesen ist. And on Sunday we were in Galatians 2, verse 21. Please, let's go there now. Wir lesen Galater 2, Vers 21. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 2, verse 21. Galater 2, Vers 21. I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. If righteousness is based on what we do, then there will be no need for the death of Christ. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Das heißt, wenn wir die Gerechtigkeit durch unsere eigenes Tun erlangen würden, dann wäre Christus umsonst gekommen. It means if we can save ourselves, there will be no need for Christ to come here to save us. Wenn wir uns selber retten könnten, dann wäre es für Christus nicht notwendig, dass hierher kommt. And that is why no one can save himself. Und genau deshalb kann sich niemand selbst retten. We all need a savior. Wir alle brauchen einen Retter. Amen. And that savior is Christ Jesus. Und dieser Retter alone. Ist Christus Jesus allein. Amen. Amen. In the Bible, anything righteous means Christ Jesus. Wenn in der Bibel etwas von Gerechtigkeit steht, dann bezieht es sich auf Christus Jesus. In Jeremiah 23, verse 6. Let's go there, please. Wir lesen Jeremia 23, Vers 6. He said, in his days, Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely. And this is his name, whereby he shall be called the Lord our righteousness. That is one of the Lord's name, the Lord our righteousness. Jeremia 23, Vers 5 in der deutschen Version. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird gerecht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Amen. Amen. Even in the Old Testament, his name is called righteousness. Auch im Alten Testament sehen wir, dass sein Name Gerechtigkeit ist. It means without him we can never be right before God. Das heißt, ohne ihn, ohne Christus, können wir niemals gerecht gesprochen werden vor Gott. Amen. Amen. Without him, there is no one is righteous before the only true God. Denn ohne Jesus Christus ist niemand gerecht vor dem wahrhaftigen Gott. Amen. Also in Isaiah 64. Wir lesen Jesaja 64. Isaiah 64, Vers 6. Jesaja 64, Vers 6. He said, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. Vers 5 auf Deutsch. Mm-hmm. Amen. Amen. And we all do filth as leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. It means without him there is no righteousness for any man. Wir lesen hier, dass ohne ihn gibt es keine Gerechtigkeit für den Menschen. Amen. Amen. Without him we remain sinners. Ohne ihn bleiben wir Sünder. Amen. But with Christ you are no longer a sinner. Aber mit Christus bist du kein Sünder mehr. Amen. Amen. And that's why Jesus, one of the reasons he never called us sinners. Und das ist eines der Gründe, warum Christus uns auch nie Sünder nennt. Amen. Amen. He took our sins and he gave us his own righteousness. Und er hat unsere Sünden genommen und hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. And that's why his righteousness is our inheritance. Und deswegen ist seine Gerechtigkeit unser Erbe. Amen. Amen. All our righteousness without him. It's nothing. All unsere Gerechtigkeit, die menschliche Gerechtigkeit, ist ohne Christus Jesus nichtig. What man calls righteousness is evil before the only true God. Das, was der Mensch Gerechtigkeit nennt, ist bösartig vor den Augen des Herrn. Because it is without Christ Jesus. Denn es ist die Gerechtigkeit ohne Christus Jesus. No one can save himself or herself. Keiner kann sich selbst durch diese Gerechtigkeit retten. Amen. Amen. In Romans 3, Vers 10. Please let us quickly go there. Wir lesen Römer 3, Vers 10. As it is written, there is no righteous, no, not one. Praise the Lord. Hallelujah. There is no one righteous without Christ Jesus. Es ist keiner gerecht ohne Christus Jesus. No matter how good you call yourself. Egal wie gut eine Person erscheinen mag. Amen. The good of this world. Das Gute anhand dieser Welt. So there is no righteous. No, not one. Not even one person. Und wir lesen, es ist except Christ Jesus. Auch nicht einer. Keiner außer Jesus Christus. Amen. Amen. And in John 7, verse 24. Let's go to John 7, 24. Wir lesen Johannes 7, Vers 24. It says, judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We judge according to the truth. Amen. Richtet anhand der Wahrheit. If you do not know the truth, you don't need to. You cannot judge righteous judgment. Mm-hmm. Und wenn du die Wahrheit nicht kennst, bist du nicht in der Lage, ein gerechtes Urteil zu fällen. Mm-hmm. The truth is our lamp. Die Wahrheit ist unsere Lampe. It is our light. Es ist unser Licht. That we can use to see things. Das, was wir nutzen, um die Sachen zu sehen. Are you getting it? He said we judge. He said we should judge in Christ Jesus. Hier steht, fällt ein gerechtes Urteil. Das heißt, wir sollten in Christus Jesus urteilen. Amen. Amen. You know, there's a place the Bible said judge not. It's because, you know, if you do not know the truth, you don't need to judge. Es gibt eine Bibelstelle, in der steht, richtet nicht. Aber wenn du die Wahrheit auch nicht kennst, dann solltest du auch nicht richten. Amen. Amen. If you do not know the truth, you are never to judge anyone. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, wenn dir die Wahrheit nicht bewusst ist, dann solltest du niemanden richten. That is in Matthew 7, please. Let's go to Matthew 7. Und das lesen wir in Matthäus 7. It says, judge not that you mean that you be not judged. Amen. Mm-hmm. Here said we should judge not. Why? Because once you judge without the truth, that same judgment is, you know, applied to you also. Mm-hmm. In Matthäus 7, Vers 1 lesen wir, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und das bezieht sich auf die Menschen, die der Wahrheit nicht bewusst sind. Denn wenn du die Wahrheit nicht kennst und richtest, dann wird dasselbe Maß, mit dem du richtest, auch dir zukommen. Amen. It says, for with what judgment you judge, you shall be judged, and with what measure you meet, it shall be measured to you again. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because your judgment is not of the truth. What Christ called the truth. Denn das Urteil, mit dem du richtest, entspricht nicht der wahrhaftigen Wahrheit, das, was Christus Wahrheit nennt. There are people that are to judge. Es gibt Menschen, die richten sollten. And that is if you go to 1 Corinthians 2. Und das lesen Let's go to 1 Corinthians 2, please. Das lesen wir in 1. Korinther 2. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 2. 1. Korinther 2. From verse 14. 1. Korinther 2, Vers 14. It says, but the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judgeth all things. Amen. Mm-hmm. If you are of the Spirit, you judge all things. Wir sehen hier, der geistliche Mensch beurteilt alles. Und wenn du aus dem Geist bist, dann urteilst du über allem. Even Satan can also judge. Auch der Satan kann richten. Amen. Remember in Acts, amen, the book of Acts. Jesus, I know, Paul, I know, who are you? That's judgment. He was judging them. Amen. He could see the inside of them. Erinnert euch an Apostelgeschichte, wo der Dämon gesagt hat, Paulus kenne ich, Jesus Christus kenne ich, aber wer bist du? Das war ein Urteil. Er hat die Person geurteilt, die gegenüber diesem Geist stand. Or the damsel, when he saw Paul, amen. You know, he knew Paul immediately that this was from the only true God. Yeah. You can see, can judge. You know, if you are spiritual, it's a bit, but he that is spiritual judges all things. Oder bei der Frau mit dem Wahrsagergeist, die ebenfalls geurteilt hat und erkannt hat, dass Paulus den Geist Gottes in sich hat. Auch das war ein Urteil, der ausgesprochen wurde. Und wir sehen auch hier, dass alles, was geistig ist, kann urteilen. Und genauso kann auch der Satan über Dinge urteilen. And that's why Satan can say, I know you. Und deswegen kann der Satan sagen, dass er dich kennt. Amen. Remember the Legion. He knew Jesus. Und erinnert euch an die Legion, denen war auch bewusst, wer Jesus war. Amen. Praise the Lord. Amen. Because he that is spiritual judges all things. They can see all things. It's through the spirit you can see all things. Weil nämlich der geistliche Mensch alles beurteilen kann. Und nur durch den Geist kannst du Dinge beurteilen und Dinge sehen. So also we can see all things through Christ. Und genauso können wir im Geist durch Christus Dinge sehen und kennen. Because we know the truth. Weil wir die Wahrheit kennen. Not what Christ called the truth and not what religion called the truth. Das, was Christus die Wahrheit nennt und auch das, was die sogenannte Religion... Nicht. We know the truth. What Christ called the truth and not what religion called the truth. Okay, wir kennen die Wahrheit, das, was Christus die Wahrheit nennt und nicht das, was Religion die Wahrheit nennt. Amen. Mm-hmm. With what religion called the truth, you can never judge anyone. Mit dem, was die Religion die Wahrheit nennt, kannst du niemanden beurteilen. If you only know what religion called the truth, you are blind. Wenn dir nur die Wahrheit der Religion bewusst ist, dann bist du blind. Amen. And you can never judge righteous judgment. Und du wirst kein gerechtes Urteil fällen können. Amen. He said, but he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Praise the Lord. Amen. Because no one can judge Christ Jesus. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt, weil niemand Christus beurteilen kann. Amen. You can see, you know, Satan saw him and said, this is, he knew who he was, that this is the Savior. Amen. Praise the Lord. Als Christus diesen Geistern gegenüberstand, dann haben sie erkannt und waren ihnen bewusst, dass das Jesus Christus ist und dass es der Retter ist. Amen. You know, what man called judgment is condemnation. Und das, was der Mensch als Urteil bezeichnet, das ist Verurteilung, also dass man einen Menschen verurteilt. Amen. And before you can judge, your mind must be Christ. Aber bevor du ein Urteil fällen kannst, dann müssen deine Gedanken erstmal Christus allein sein. Amen. You have to know the truth to some extent. Du musst die Wahrheit bis zu einem bestimmten Grad bereits bewusst sein. To take the renewing of the mind. Es erfordert die Gedankenerneuerung. Amen. With the truth, what Christ called the truth. Gedankenerneuerung mit der Wahrheit, das was Christus die Wahrheit nennt. In verse 16, it says, for who have not the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. We have the mind of Christ. In Vers 16 lesen wir haben den Sinn des Christus. It means there is, you know, we have renewed our mind. Das bedeutet, wir haben unsere Gedanken erneuert. With what Christ called the truth. Mit dem, was Christus die Wahrheit nennt. It means we can operate in the spiritual world. Das heißt, wir können in der geistlichen Ebene operieren. We can now function in the spiritual world. Wir können in der geistlichen Ebene funktionieren. We can sit inside the spirit world. Und wir können innerhalb der geistlichen Ebene sehen. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. We now have the mind of Christ. Wir haben die Gesinnung von Christus. A perfect mind. Eine perfekte Gesinnung. Amen. Amen. A mind that is hungry of the truth alone. Eine Gesinnung, die hungrig nach der Wahrheit ist und nach der Wahrheit allein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He said, don't judge according to the laws of Moses. Amen. Amen. Wir sollten nicht nach anhand der Gesetze von Mose urteilen. No, my religion judge according to the laws of Moses. Denn die Religion urteilt anhand der Gesetze von Mose. Their judgment is based on you steal, you lie, you kill, you are a witch, you know, that's not Christ's judgment. Christ's judgment is, are you believing me? You belong to me or you belong to Satan. Ihr Urteil basiert darauf, ob du vielleicht gestohlen oder gelogen oder getötet hast, aber das ist nicht das Urteil von Christus. Christus Urteil basiert darauf, was du mit Christus tust. Glaubst du an sein fertiges Werk? Amen. Are you hungry of the truth? Bist du hungrig nach seiner Wahrheit? Are you for me or against me? Bist du für Christus oder gegen Christus? Amen. That is how Christ judges. Das ist die Art und Weise, wie Christus urteilt. Amen. He knows that it's not about what you do. Denn er weiß, dass es nicht darum geht, was du tust. He knows that you inherited sin. Er weiß, dass du die Sünde geerbt hast. Amen. We inherited it. Wir haben sie geerbt. So also is righteousness our inheritance today. Und genauso ist seine Gerechtigkeit unser Erbe heute. Amen. And that's Romans 5, if you go there. Amen. Und das können wir in Römer 5 lesen. We do not judge according to the laws of Moses. Wir urteilen nicht basierend auf den Gesetzen von Mose. But according to the laws of Christ. Sondern basierend auf den Gesetzen von Christus. If you go to Romans 8, you see that there are two laws. In Römer 8 können wir sehen, dass es zwei Gesetze gibt. Please, let's go there, please. Romans 8. Wir lesen Römer 8. Verse 1. Vers 1. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8, verse 1. Verse 1 and verse 2. Verse 1 and 2. He said, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus have made me free from the laws of Moses, the laws of sin and death. The laws of Moses was the laws of sin and death. Das Gesetz der Sünde und des Todes ist das Gesetz von Mose. Amen. If you go to Romans 3 also again, let's go to Romans 3 verse 27. Und wir lesen Römer 3 Vers 27. He said, where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? Nay, but by the law of faith. It's not based on the laws of what you do. You are clean. You are not stealing. You are not lying. It's based on the laws of faith. The laws of faith is the finished work of Christ. Und wir lesen hier, dass es nicht darum geht, was du tust. Es geht nicht um das Gesetz der Werke, sondern es geht um das Gesetz des Glaubens. Und das Gesetz des Glaubens ist das Gesetz von Christus. That you depend on the finished work of Christ. Dass du dich vollkommen auf sein fertiges Werk verlässt. Amen. Amen. We judge by Christ, they judge by their own evil laws. Sorry? We judge by Christ. And they judge by their own evil laws, by Moses. Moses' law. Wir urteilen anhand von Christus, aber sie urteilen anhand von ihren Werken, anhand von den Gesetzen von Mose, anhand von dem, was sie tun. Amen. We do all things in Christ Jesus. Wir tun alles in Christus Jesus. We do all things through Christ Jesus. Und wir tun alles durch Christus Jesus. Christ Jesus is the doer of everything for us. Christus Jesus ist der Vollbringer von allem bei uns. He is the one directing us. Er ist derjenige, der uns leitet. Let's go to Colossians 3, please. Wir lesen Kolosser 3. Colossians 3 from verse 14. Kolosser 3, Vers 14. He said, and above all these things, put on charity. Talking about Christ Jesus. Amen. Hier geht es um Christus Jesus. Which is the bond of perfectness. Verse 15. And let the peace of God rule in your heart. One of the ways the Lord speaks to us. Amen. His peace, through his peace. You have his peace. Amen. Praise the Lord. Verse 15 again. And let the peace of God rule in your heart. to the which also you are called in one body, and be ye thankful. Verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs. You know, anytime I'm reading here, I just see this ministry. Mm. Amen. Mm. I see our relationship with one another. Mm. How we speak to one another. How we comfort one another. How we are there for one another. That is what I see all the time. Und wenn ich diese Verse hier lese, dann erinnert das mich an unsere Gemeinschaft hier, wie die Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, wie wir uns gegenseitig in Christus erbauen. Amen. Amen. How everything we do is based on Christ Jesus alone. Dass alles, was wir tun, hier auf Christus Jesus allein basiert. Again, verse 16. So let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs. Singing with grace in your heart to the Lord. Verse 17. And whatsoever you do in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Give it thanks to God and the Father by Him. It is Him alone. Es geht nur ihn allein. Amen. Amen. Everything must be based on Christ alone. Alles muss auf Christus allein basieren. Amen. Whatever decision we are going to take, it must be Christ alone. Muss auf Christus allein basieren. Praise the Lord. Amen. And on Sunday we talked about rivals. Und an Sonntag haben wir über Rivalitäten gesprochen. We are no rival to one another. Wir sind keinen Rivalen uns gegeneinander. We are no rival to anyone. Und wir haben auch keinen Rivalen gegenüber, oder wir sind keine Rivalen gegenüber jemand anderem. And Christ was no rival to any of them. Und Christus war auch kein when he Rival, was here. Als er hier war. Amen. So this ministry is no rival to any ministry. Und auch diese Gemeinde hier steht mit keiner Gemeinde im Wettbewerb. Amen. Mm-hmm. And that's why if any ministry want to come here, if you know, for example, there's a ministry here and there's another ministry, and you know, there can be rivals and say, okay, there's somebody going to be here with us now. That is going to be in the other, maybe the other house, the other building. Mm-hmm. But we don't have the same father. We don't have anything in common. Mm-hmm. So we can never be rivals. Mm-hmm. Und oftmals ist es so, dass wenn eine andere, also wenn zwei Gemeinden beispielsweise im selben Gebäude sind oder auf derselben Straße sind, dass sie sich als Konkurrenten sehen, dass sie sagen, okay, wir stehen im Wettbewerb mit der anderen Gemeinde. Aber für uns ist das nicht der Fall, weil wir mit keiner anderen Gemeinde, denselben Vater haben. Wir haben Christus zum Vater und sie haben Christus nicht zum Vater. Amen. If there's another church or another ministry close to us here, if they are of the truth, we will be grateful that they are here with us also. Wenn es eine andere Gemeinde gibt, die auch die Wahrheit hat und die Wahrheit predigt, dann freuen wir uns natürlich, dass es eine andere Gemeinde gibt, die ebenfalls in der Wahrheit von Jesus Christus lebt. Amen. Because it's a blessing when Christ is close to Christ. Denn es ist ein Segen, wenn Christus in der Nähe von Christus ist. Amen. And that's why when we are in one another's house or a Wohnung, a flat or anywhere, are you getting is Christ and Christ together? Und genauso ist es, wenn wir in den Wohnungen von den anderen Geschwistern sind, dann ist Christus bei Christus. It should never be a burden, but a privilege. Es sollte niemals eine Bürde sein, sondern ein Privileg, eine Ehre, dass Christus da ist. Amen. Mhm. It should never be a burden, but you know, a victory. Es sollte niemals eine Bürde sein, sondern ein Erfolg. Are you getting it? Mm-hmm. You know, the world, they always say they want privacy. You know, there's nothing like privacy without Christ. Our privacy is Christ Jesus. In der Welt hören wir, dass die Menschen immer Privatsphäre haben wollen, für sich sein sollen. Aber sowas gibt es in Christus nicht, denn unsere Privatsphäre basiert auf Christus. Und deswegen trennen wir uns auch nicht von Christus. Amen. Mm-hmm. Maybe on Sunday I will go deeper into that. He said, forsake not the assembly of believers. Are you getting it? Mm-hmm. Don't forsake the assembly of believers. Always be there. Rejoice to see one another. Are you getting it? No matter how long. Let it be. If you can really see that this person is Christ, it will not even look at time. Im Wort Gottes steht, dass wir die Versammlung der Gläubigen nicht versäumen sollen. Das heißt, sollten sogar darum eifern, ne, da zu sein, wo Kinder Gottes da sind, da zu sein, wo Christus ist, und dass wir uns nicht isolieren davon, weil du dich nicht von Christus isolieren möchtest. Und wenn es sogar notwendig ist, dann sorg dafür, dass du sogar länger da bleiben kannst, dass du länger Zeit mit Christus verbringen kannst, bei Christus verbringen kannst. It's really a victory. When God's children are there with one another. Denn das ist der wahre Erfolg. And never a body. Wenn Kinder Gottes zusammenkommen, ne, in ihm, und es ist keine Bürde, keine Last. Amen. Because heaven rejoices over such. Denn der Himmel freut sich über sowas. Amen. He always rejoices in us together. Denn der Himmel freut sich darüber, wenn er uns in Einheit sieht, wenn er uns zusammen sieht. Every time I see us coming together or see your children going to one another, it always reminds me of Peter, Paul and others, how they were moving together. Und auch ich freue mich, wenn ich euch alle beisammen sehe oder wenn ich sehe, dass ihr euch zusammen versammelt. Denn das erinnert mich an Petrus, Paulus und die anderen Jünger, die sich jedes Mal zusammen versammelt haben. Are you getting it? Praise the Lord. I cannot imagine Peter looking for somebody, a stranger. Are you getting it? Somebody that is not belong, that is not of Christ Jesus. They were always together. So also we can see how. That's why I said, for us, one another is very important. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Petrus sich beispielsweise von den anderen abgesondert hat, weil er Privatsphäre wollte oder weil er mit anderen Leuten sich versammeln wollte, sondern er hat immer die Gemeinschaft mit seinen Brüdern und Geschwistern in Christus gesucht. Und genauso sehe ich das hier auch bei uns. The people that should know in and out about you or feel should be God's children. Die Leute, die alles von dir wissen sollten, sind Kinder Gottes und nicht Fremde außerhalb von Christus. Amen. The Lord says, strangers' voice will we not obey. Denn im Wort Gottes steht, God, there are strangers there. Denn im Wort Gottes steht, dass die Stimme eines Fremden, dass wir die niemals Gehör schenken. Denn diese Menschen, die nicht zu Christus gehören, sind Fremde. Amen. Strangers are those that are without Christ. That are those that, you know, that hate the truth. That are not after the truth. Fremde sind diejenigen, die nicht nach Christus hungern, die auch kein Interesse haben an Christus und nicht eifern, Christus kennenzulernen. They are the religious people. They go to church. They call the name of Jesus, but the truth. Und es sind auch die religiösen Menschen, die sonntags immer brav zur Gemeinde gehen und sich dort versammeln, aber eigentlich die wahrhaftige Wahrheit bekämpfen. Amen. So, you know, just like our ministry, you know, Christ was not a rival to anyone. Just so also, Christ's ministry was not a rival to any ministry. You know, Paul's ministry was not a rival to any ministry. So also, this our ministry is not rival to any ministry. If it is religious ministry, then there will be rival. Amen. But we are here is based on the kingdom of heaven. It can never, it's like day and night to their ministries. Und genauso wie der Dienst von Christus nicht im Wettbewerb stand mit irgendjemand anderem oder der Dienst von Paulus nicht im Wettbewerb stand mit irgendjemand anderem, genauso stehen wir auch nicht im Wettbewerb mit irgendeiner anderen Gemeinde oder mit irgendwelchen anderen Leuten von außerhalb. Wenn wir in der Religion wären, dann würden wir andere Gemeinden vielleicht als Konkurrenten sehen oder im Wettbewerb zu ihnen stehen. Aber weil wir in der Wahrheit sind und weil wir Christus haben, die Gesinnung von Christus haben, stehen wir im Wettbewerb zu niemandem, genauso wie Christus es auch nicht getan hat. Amen. You know, if a church is very is opposite to us here and there are millions of people going there, we will never be jealous of them, because we can never be jealous of Satan. Wenn wir beispielsweise eine andere Kirche hier gegenüber von unserer Straße hätten, die beispielsweise 1.000, 2.000 Besucher jedes Mal hätte, dann wären wir nicht eifersüchtig auf diese Gemeinde, weil diese Gemeinde nicht Christus hat. Aber wir wissen, dass wir hier Christus haben. Amen. We know the truth. We know churches. We know if we see any church, we know if this church is truth here. Denn wir kennen Christus, wir kennen die Wahrheit und wir werden auch erkennen, ob eine andere Gemeinde dementsprechend auch die Wahrheit hat oder nicht. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In Matthew 2, we are there on Sunday also. Please, let's go there now. Matthew 2. Wir lesen Matthäus 2. Concerning King Herod. He thought Jesus was going to be a rival to him. Hier geht es um König Herodes, der gedacht hat, dass der neugeborene Jesus ein Konkurrent für ihn wäre. Amen. Amen. Remember, Jesus is a king, a born king. Mm-hmm. Erinnert euch, dass Jesus ein geborener König ist. Amen. No one ever made him a king. Mm-hmm. Er wurde nicht zum König gekrönt. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus is a king forever. Sondern Jesus ist ein geborener König und bleibt ein König für immer. Herod was not a king forever. König Herodes allerdings war nicht für immer ein König. You know, their kingship is temporary. Denn seine Königschaft dauert nur für einen gewissen Zeitraum. It's only that of Christ that is everlasting, forever and ever and ever. There is no end to the kingship of Christ Jesus. Aber das von Christus, das währt ewiglich und ewiglich und ewiglich, denn und es gibt keine zeitliche Begrenzung bei der Königschaft, bei der Herrschaft von Jesus Christus. From verse 1 to 3, please. It said, now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born king of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 3, when Herod the king had heard this thing, he was troubled. Are you getting it? Mm. Why was he troubled? He thought there was going to be a rival. Warum hat König Herodes erschrocken, nachdem die Botschaft gehört hatte? Weil sich gedacht hat, dass jemand ihm sein Königreich sozusagen stehlen möchte, dass ein Konkurrent geboren wurde. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. They called Jesus a king because he is the true king. Amen. Sie haben Jesus hier den König genannt, weil der wahrhaftige König ist. Amen. Amen. Here in verse 2, it's here. Amen. In Vers 2. Amen. Amen. The king of the Jews. It's not the natural Jews. Amen. Amen. Has nothing to do with Jews as a country. It is the Jews that belong to Christ Jesus, the supernatural people of Christ. Der neugeborene König der Juden. Und Juden bezieht sich nicht auf die natürlichen Juden, die jüdisch geboren werden, sondern es geht die übernatürlichen Juden, die Christus angehören. Amen. Mm-hmm. Romans 2, verse 28 and 29 talk about the true Jews. True Jews is true Christ Jesus. In Römer 2 wissen wir, wer die wahrhaftigen Juden sind. Die wahrhaftigen Juden sind diejenigen, die es durch Jesus Christus sind. Amen. Amen. You know, the Jew as a country is not different from Nigeria or Ghana or Congo as a country. They are the same. Es bezieht sich nicht auf die Juden basierend auf irgendeinem Land, denn es ist genauso wie eine Nationalität beispielsweise. Wenn man deutsch ist oder wenn man nigerianisch ist, das ist alles dasselbe. You know, Herod thought Jesus was going to be king. Und König Herodes hat gedacht, dass Jesus eines Tages zu einem König gekrönt wird. Amen. He thought he was going to become a king. Er hat gedacht, dass sobald erwachsen wird, dass dann zu diesem König gekrönt wird. Jesus was already king. Aber Jesus war bereits ein König bei seiner Geburt. Even before he was born. Amen. Sogar vor seiner Geburt war bereits ein König. Amen. Amen. In Hebrews 7, verse 1 and 2, he is called the king of peace, the king of righteousness. In Hebräer 7 wird der König des Friedens und der König der Gerechtigkeit genannt. Amen. Amen. Let's go there, please, and see it so that you can see it yourself. Mm-hmm. Hebrew 2. Hebräer 2. Oh, sorry. Hebrew 7. Sorry. Hebrew 7. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that, also king of Salem, which is king of peace. Here it talks about Christ Jesus and not just a man. Amen. Mm-hmm. Und hier geht es Christus Jesus und nicht nur irgendeinen Mann. And in Revelation, the Bible called Jesus King of Kings. Und in Offenbarung wird Jesus König der Könige genannt. Amen. Mm. Praise the Lord. Amen. Because of Christ, we are all kings. Und aufgrund von Christus sind wir auch heute Könige. Because of Christ in us, we are all kings. Wegen dem Christus in uns sind wir alle auch Könige. Amen. Mm. And this king, amen, this, you know, this, it's only Abraham. You know, here Abraham met him. Und hier lesen wir, dass the Abraham king. Diesem König begegnet ist. Amen. Abraham met Christ Jesus here. Abraham ist Christus Jesus begegnet. And not just a man. Und nicht nur irgendein Mann. Amen. Amen. Then if you also, if you read it from verse 3, you can see that it's all about Christ Jesus here. In Hebrews 7. Und ab Vers 3, wenn man weiterliest, dann wird einem klar, dass es hier um Christus Jesus geht. And in John 8, we were there on Sunday also. 56 to the end. And John 8, 40. He said, before Abraham, I was. Abraham saw my days. Und wir haben am Sonntag auch Johannes 8 gelesen, wo Jesus gesagt hat, bevor Abraham war ich oder bin ich. Und Abraham hat meine Tage gesehen. Amen. And here you can see that Abraham really saw Christ Jesus. Und wenn wir das mit Hebräer 7 verbinden, können wir wahrhaftig sehen, dass Abraham Christus begegnet ist. And in John 6, verse 15, remember when they wanted to make him a king. Und in Johannes 6 haben wir gelesen, dass das Volk Jesus zum König krönen wollte. He rejected it. Und er hat es verweigert. Amen, because he was already a king. Denn er war bereits ein König. He is already the greatest. Er ist bereits der Höchste. Amen. Amen. He is the supernatural king. Er ist der übernatürliche König. And they wanted to make him a natural king. Und sie wollten ihn zu einem natürlichen König machen. He was already the greatest. Er war bereits der Höchste. They wanted to make him the lower level of a king. Und sie wollten ihn zu einem niedrigeren König degradieren. If you are the greatest, you are above that stage. Wenn du bereits der Höchste bist, dann stehst du direkt bereits drüber. Are you getting it? Praise the Lord. We are not rivals to anyone. Wir sind keine Rivalen gegenüber irgendjemanden. Praise the Lord. Hallelujah. Because we are of another kingdom. Denn wir gehören zu einem anderen Königreich. Amen. Totally different from here, from theirs. Ein komplett anderes Königreich, anders als ihres. Amen. Totally, we have another kingdom, totally different from theirs. Wir gehören einem anderen Königreich an, ein komplett anderes, was anders ist als deren. We are of a higher level. Wir gehören einem höheren Level an. Amen. Just like Jesus was of a higher level. Genauso wie Jesus einem höheren Level angehörte. Amen. Colossians 2 said the head of not the Godhead, God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. You know, the head of all principalities and power dwell inside us. Und in Kolosser 2 lesen wir, dass Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist in uns leben. Amen. Amen. And the Bible says we are sons of God. Und die Bibel sagt, dass wir Söhne Gottes sind. Amen. Amen. And not sons of man, but sons of God. Keine Söhne von Menschen, aber Söhne Gottes. Amen. Amen. In John 1, you can see it. It's there. John 1 from verse 11 to 14. Und in Johannes 1, ab Vers 11, kann man das lesen. Amen. Amen. You know, anytime, you know, when Jesus was here on earth, they did not know him. Als Jesus Christus hier auf Erden war, haben die Menschen ihn nicht erkannt. Amen. Amen. Man did not know him. Der Mensch kannte ihn nicht. Amen. So also they don't know us today. Und genauso kennen die Menschen uns heute nicht. Are you getting it? You know, 1 John said it. He said they don't know him at all. They don't know. They will not even know us. Let's go there, please. John, 1 John 3. Wir lesen 1. Johannes 3 und sehen, dass es auch im Wort Gottes genauso steht. First John 3, verse 1. 3, Vers 1. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. They did not know him. How would they know you? And you are surprised if they don't know you. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt haben. Sie haben Jesus nicht erkannt. Wie sollen sie denn auch dich erkennen können? It was only Abraham that knew him. Nur Abraham war in der Lage, ihn zu erkennen. Amen. In Hebrews 7, we are there. Amen. When he saw him. Wir haben gelesen, als er ihn gesehen hat. Praise the Lord. Hallelujah. And when he was, when he came as a son, not only his disciples knew him. They knew him just a little bit. Und als er als Sohn hier auf Erden kam, waren die Jünger in der Lage, ihn bis zu einem gewissen Grad zu kennen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. And also we were in John 6, concerning whatever is of Christ, they are permanent. Und in Johannes 6 haben wir am Sonntag gelesen, dass alles, was Christus beinhaltet, dass es ewiglich ist. Amen. Jesus did not come for anything temporary, but permanent. Jesus ist nicht für irgendwas Temporäres gekommen, sondern für etwas, was ewig währt. What mark our miracles today, they are temporary. Das, was der Mensch heutzutage beispielsweise Wunder nennt, ist nur für eine begrenzte Zeit. None can be forever. Und das kann nicht für immer ewig währen. Amen. Lazarus was raised from the dead, but he's still there. Lazarus beispielsweise wurde von den Toten auferweckt, was ein Wunder war, aber früher oder später ist er trotzdem gestorben. You can see what they call miracle. Amen. Und das ist das, was der Mensch heute Wunder nennt. Amen. All those, you know, all those that Jesus healed when he was here on earth, they all died. They are no longer alive today. All die Menschen, die Jesus zu seiner Lebzeit geheilt hat, die sind alle heutzutage tot. Sie leben nicht mehr. Amen. You know, then we can see what they call miracle. It's just temporary. Und wir sehen, dass das, was der Mensch Wunder nennt, das ist total vergänglich. And as you know, in Luke 10, he said, our names are written in heaven. What Christ called miracle is permanent. Because nothing can remove it from heaven. Und in Lukas 10 sagt der Herr, freut euch, dass eure Namen im Buch des Himmels geschrieben steht. Das ist das wahrhaftige Wunder, was niemand wegnehmen kann. Amen. Men are always after temporary things. Der Mensch trachtet immer nach den begrenzten Sachen. They seek what they call miracles. Sie trachten nach dem, was sie Wunder nennen. And you know, in John 6, verse 26 and 27, Jesus says, seek the me that never perish. Und in Johannes 6, Vers 26 sagt Jesus, trachtet nach dem, was nicht vergeht. Amen. Stop laboring to have temporary things. Hör auf, danach zu trachten, vergängliche Sachen zu haben. Stop laboring to have the flesh. Hör auf, danach zu trachten, die Dinge des Fleisches zu haben. Because the flesh profited nothing. Denn das Fleisch nützt nicht. Amen. In 1 Peter 1, verse 23 to the end, talks about their glory is as grass. In 1. Petrus 1 lesen wir, dass diese Herrlichkeit des Menschen so vergänglich ist wie Gras. Amen. And also in John 6, again, verse 30 to 35, talked about two different miracles. One is for salvation, the other one is, you know, the sadat of salvation is permanent, and the other one was just to feed them, and it was temporary, manna from heaven. In Johannes 6, Vers 30 lesen wir auch von zwei verschiedenen Wundern. Aber eins davon führt ist vergänglich und führt zum Tod. Und das andere ist aber ewiglich, und das ist das von Christus. Amen. All things are permanent in the kingdom of heaven. Im Königreich Gottes wären alle Sachen ewiglich. Amen. Again, it is only in the kingdom of heaven that things are permanent for us. Und nur im Königreich Gottes wären die Sachen ewiglich für uns. There alone is our life permanent. Dort ist unser Leben permanent. Our joy permanent. Und unsere Freude ist ewiglich. Our peace permanent. Unser Frieden wird ewiglich. Our healing permanent. Unsere Heilung ist ewiglich. Our security protection. Unsere Sicherheit, unser Schutz ist ewiglich. Even our marriage permanent. Und auch unsere Ehe ist ewiglich. Praise the Lord. Halleluja. Because our marriage is based on Christ. Denn unsere Ehe basiert auf Christus. And not based on man. Und nicht auf den Menschen. Praise the Lord. Halleluja. Gedea alone is everything permanent for us. Dort im Reich Gottes ist alles ewiglich für uns. Again, including our marriage. Inklusive unserer Ehen. Amen. In Hebrew 13, verse 5. In Hebräer 13, Vers 5. Here he says, our marriage with him is permanent. Lesen wir, dass unsere Ehe mit Christus ewiglich wird. He said he will not leave us, he will not forsake us. Denn er wird uns nicht aufgeben und uns niemals verlassen. Are you getting it? Amen. I will not leave you, I will not forsake you. Er sagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Are you getting it? Mm-hmm. He's telling us that our marriage with him is permanent. Er sagt uns, not temporary. Dass unsere Ehe mit ihm ewiglich wird und nicht temporär ist. Amen. Amen. He he was saying to us that he will not divorce us. He will not separate from us. He will not divorce us. Und damit sagt er uns, dass er uns nicht verlassen wird, uns nicht scheiden wird, und dass er uns nicht aufgeben wird. Amen. Because he is the only one that will not do that. Denn er ist der Einzige, der das niemals tun würde. Amen. He will not separate from us. He will not divorce us. Er wird sich niemals von uns trennen und uns wird sich niemals von uns scheiden. Praise the Lord. Even death cannot separate us from him. Selbst der Tod kann uns nicht von Jesus Christus trennen. Amen. You know, the natural marriage is a matter of time. Denn selbst in der natürlichen Ehe ist es eine Frage der Zeit, bis man stirbt. Are you getting it? If one dies, you know, there's separation. Wenn so even there's no divorce, there's no separation naturally. Selbst wenn eine Person stirbt, selbst wenn sie nicht getrennt waren, dann werden sie durch den Tod getrennt. But our marriage with Christ. Aber unsere Ehe mit Christus. Amen. Amen. The only marriage that is permanent is marriage with Christ Jesus. Die einzige Ehe, die ewiglich wert ist, die Ehe mit Jesus Christus. Because he defeated death. Denn er hat den Tod besiegt. Amen. Amen. So that death will not be able to separate us from him. So dass der Tod nicht in der Lage ist, uns von ihm zu trennen. I hope somebody is getting it. Amen. Amen. So that death will not be able to separate us from him. So dass der Tod nicht in der Lage ist, uns von Jesus Christus zu trennen. The only marriage we should believe is marriage should be that of Christ Jesus, with Christ Jesus. Die einzige Ehe, an der wir festhalten sollten, ist die Ehe mit Jesus Christus. If even you are married naturally, but you are not married, you know, you don't see that natural marriage as the true marriage. See the marriage with Christ Jesus as the true marriage. Und selbst wenn du natürlich gesehen hier auf Erden verheiratet bist mit einer anderen Person, sehe diese Ehe nicht als deine wahrhaftige Ehe, sondern deine wahrhaftige Ehe ist die übernatürliche Ehe mit Jesus Christus. Depending on the natural, is going to cause pain. Denn sich auf das Natürliche, auf das Irdische zu verlassen, wird dir nur Schmerz bereiten. It's a matter of time. Es ist nur eine Frage der Zeit. Is somebody getting it? Amen. We must learn all this. Amen. It is the system of the kingdom of heaven. Wir müssen das alles lernen. Das ist das System, das Prinzip des Königreich Gottes. Let's go to 1 Corinthians 15. Wir lesen 1. Korinther 15. Praise the Lord. Amen. We are never single. Wir sind niemals single. Wir sind niemals alleinstehend. Praise the Lord. 1 Corinthians 15 from verse 54. 1. Korinther 15, Vers 54. Our marriage with Christ is forever. Unsere Ehe mit Christus wird ewiglich. That's what is here. We are going to read it here. Und genau das werden wir hier lesen. Amen. From verse 54. So when this corruption shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, they shall be brought to pass. It's saying that it's written, death is swallowed up in victory. Amen. No death can stop our marriage with Christ Jesus. Der Tod ist verschlungen im Sieg. Kein Tod kann unsere Ehe mit Christus trennen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. In verse 55, say, oh death, where is your sting? Oh grave, where is your victory? Are you getting it? Yes. Because death could not stop Jesus. You know, when death killed, that person is just over. But with Jesus, it was not over. Amen. It was actually the beginning of victory. Amen. Amen. Und normalerweise ist der Tod dafür da, um zu töten. Und in der natürlichen Ehe würde er auch den Partner irgendwann mal töten. Aber bei Jesus ist er gescheitert. Der Tod wurde besiegt durch Jesus Christus. Christ Jesus disgraced death. Der Christus Jesus hat den Tod entehrt. He put death to shame. Er hat den Tod beschämt. Amen. Mm-hmm. You know that thing that he was so powerful. But Jesus said to death, you are nothing. Ja, denn der Tod ist davon ausgegangen, dass er kraftvoll ist gegenüber dem Herrn, aber Jesus Christus hat den Tod sozusagen überwunden. Are you getting it? Because if death killed, everywhere is quiet. It's just final. He made the final judgment. But Jesus said, you are not the one to say the final judgment. Mm. I say the final judgment. Mm. Denn wenn der Tod da ist, dann ist Stille. Wenn der Tod da ist, dann ist der Tod derjenige, der das letzte Wort hat. Aber Jesus Christus hat es dem Tod sozusagen gezeigt und ihm gesagt, dass er über ihm steht. He said, oh death, where is your sting? Oh grave. Oh grave. Praise the Lord. Without death, there is no grave. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und ohne Tod gibt es kein Totenreich. Oh grave, where is your victory? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus made death powerless. Jesus hat den Tod kraftlos gemacht. Amen. He said, the sting of death is sin. He took our sin. Mm. And that's why it's death failed. Und in Vers 56 lesen wir, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Und weil wir keine Sünde mehr sind, hat der Tod überhaupt keine Macht mehr über uns. Amen. Death can only kill sinners. That's why Jesus never called us sinners. Denn der Tod kann nur Sünder töten. Und deswegen nennt uns der Herr auch keine Sünder. Amen. If you call yourself sinners, you give death permission to kill you. Wenn du dich selbst einen Sünder nennst, dann gibst du dem Tod die Autorität, dich zu töten. You better believe you are righteous. Du solltest lieber daran glauben, dass better believe that there is a change of trickle. Du solltest lieber glauben, dass dieser Trikotwechsel zwischen dir und Christus stattgefunden hat und dass du kein Sünder mehr bist. Amen. You now have his righteousness. No need to, but before you pray, you beg and beg and beg for forgiveness. You just thank him for everything. Denn du trägst jetzt seine Gerechtigkeit. Das heißt, du brauchst nicht mehr für jede Sache zu bitten und zu betteln. Nein, du dankst ihm für seine Gerechtigkeit. Praise the Lord. Alleluia. Because even before you were born, he paid the price of your sin. Denn selbst bevor du geboren warst, hat er den Preis deiner Sünden bereits bezahlt. He paid the present, he paid the future sins. Er hat deine vergangenen und deine gegenwärtigen Sünden bereits getilgt. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Alleluia. In verse 56 says, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. We are no longer under law. Under the law. Und wir lesen, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz, aber wir stehen nicht mehr unter diesem Gesetz. Praise the Lord. The law no more control us. The laws of Moses. Das Gesetz hat keine Kontrolle mehr über uns, das Gesetz von Mose. Because the laws of Christ freed us from the laws of Moses. Weil das Gesetz von Christus uns frei and death. Gemacht hat von diesem Gesetz von Mose, von diesem Gesetz vom Tod und Sünde. Are you getting it? Praise the Lord. Yeah. Amen. In verse 57, it says, but thanks be to God, which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Do you see it there? Amen. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. Don't allow anything to move you. Trust your daddy. Amen. Sei unerschütterlich und vertraue deinem Vater. Trust him. Continue to trust him. He loves you. If he is the only one that loves you on earth, it's enough. Vertraue ihm und sieh nur ihn, denn er liebt dich. Und wenn er der Einzige ist, der dich liebt, dann ist das mehr als genug. The only true God, the only, you know, the creator of heaven and earth. Der Einzige. He's saying, I love you, and I came here to pay the price to get you, because I just love you. Then, where is the problem? Der einzig wahre Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, sagt dir, er liebt dich und er ist gekommen, für dich, um deine Sünden zu bezahlen. Und wenn er der Einzige ist, der dir sagt, dass er dich liebt, ist das nicht mehr als genug? If you really believe he truly loves you, we'll never be sad in a second. Wenn dir wirklich klar wäre, dass er dich wahrhaftig liebt, dann wärst du nicht eine Sekunde lang traurig. Amen. You will never feel alone in a second. Du würdest dich niemals alleine fühlen. Because you are never alone. Weil dir bewusst ist, dass du niemand. There's somebody that is so great that said I love you. Denn es gibt jemanden so mächtigen, der dir sagt, dass er dich liebt. Don't stop feeling lonely. Hör auf, dich allein zu fühlen. Stop seeing yourself empty. Hör auf, dich als leer zu sehen. Praise the Lord. Hallelujah. It means you are going to see yourself empty. See yourself empty that Christ, that Satan is out of you. But see yourself be occupied with Jesus. Amen. Wenn du dich schon leer siehst, dann sieh, dass der Satan quasi in dir leer ist. Aber du solltest dich in Christus voll sehen, dass Christus vollkommen in dir ist. Is somebody getting it? Amen. Verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. No one ever labored in vain in Christ Jesus.